Ja, so beliebt wie schlechte Arten. Schon am Morgen wird es kühler, denn die Nachbarn sind am Start. Und sie halten ihre Fühler aufgestreckt für neue Taten, um das Nötigste zu klären. Alles hat so seine Ordnung, du hast recht, ich muss mich wehren. Sie wissen alles über dich und mitunter noch viel mehr. Du bist die Hauptfigur im Film, machst ihr Leben interessanter. Denn alles, was du tust, wird akribisch aufgeschrieben. Wer kommt wann zu dir? Hey, und was sind das für Typen? Die Musik war viel zu laut, bitte, wer soll da schlafen? Und ihr Müll ist nicht getrennt, zu faul, das Treppenhaus zu machen. Jeden Tag mit diesem Party, doch damit ist jetzt Schluss. Denn ich geh zu dem von wieder und ich tu, was ich tun muss. Ich sag, bitteschön, mach dein Ding, aber es kann doch wohl nicht sein, dass du dich verpflichtet hast, mir mein Leben aufzuschreiben. Und so bilde ich mir ein, du allein zu Hause am Grund. In deinem Zimmer ist es dunkel, nur die Glaskugel strahlt ihr Licht und wirft Bilder in dem Raum. Die geben dir den nächsten Grund, dich mal wieder aufzuregen über irgendwelchen Schwund. Ja, ich weiß, dann wird es bunt, sag mal, merkst du dich? Es ist doch eigentlich ganz einfach, zieh den Stock raus und dann setz dich. Überlege, was du tun kannst, nur frage nicht die Kugel oder was du auch so machst. Ich mein, du schaffst es, immer suche. Oder hey, geh doch mal raus, die Natur ist wunderschön. Dann vergesst, wo du gewohnt hast und wir haben kein Problem. Es ist die Lösung, du wirst sehen, denn die Welt ist groß genug. Verdammt, ich kauf dir das scheiß Ticket und steck dich in den Zug. Jeder lebt dann wie er will und du gehst anderen auf den Sack. Yo, dann hab ich meine Ruhe, denn ich hasse jeden Tag. Wo bei dir grad nicht viel geht und das spürt man ungemein. Da ich diese Zeit nutze, schreib ich dir diese Zeilen. Doch wahrscheinlich bleibst du ewig so, der Nächste wird sich freuen. Doch hier ein guter Tipp, mal zu Hause aufzuräumen. Mal zu Hause aufzuräumen. Beliebt wie schlechte Arten, schon am Morgen wird es kühler, denn die Nachbarn sind am Start und sie halten ihre Fühler ausgestreckt für neue Taten, um das Nötigste zu klären. Alles hat so seine Ordnung, du hast recht, ich muss mich wehren. So beliebt wie schlechte Arten, schon am Morgen wird es kühler, denn die Nachbarn sind am Start und sie halten ihre Fühler ausgestreckt für neue Taten, um das Nötigste zu klären. Alles hat so seine Ordnung, du hast recht, ich muss mich wehren. We'll be right back.